Hallo Nachtschwimmer, heute am Valentinstag! Freitag, 22 Uhr. Erlebt ihr was? Yeah. Also, worauf warten wir noch? Let the show begin. Auf die Plätze, jetzt geht's los. Jetzt geht's los, jede Menge neue Songs dabei. Frequency to maximum power. New. You've touched my life a thousand times. We've gone so far, a million miles. And you ruled my world and nothing's wrong. We'll be together on and on. You've touched my life a thousand times. We've gone so far, a million miles. And you ruled my world and nothing's wrong. We'll be together on and on. Das ist die ganz neue von General Bass. 22:07 am Freitagabend. Hier geht's ins Wochenende. Und ich sag Hallo nach Schirma und Hallo Blondies und Hallo Kelly. Kelly, was machst du? Wie bist du heute angezogen? Das ist mein Valentinstagaufzug. Weißt du, die Jungs warten alle schon auf mich. Sie wollen mir alle ihre Karten, ihre Süßigkeiten und andere Beweise ihrer Verehrung geben. Aha. Ich nehme den Wäschesack mit. Du brauchst ihn doch nicht, oder? Nein, der ist sowieso nur Dekoration. Bei Bandy schon, klar. Wonderland. Hey, ganz neue Pharao. Reality, but so close to your heart. The temple of love. The temple of love, the temple of, is the place to be, is the place. Temple of Love. Die neue Pharao. Wir haben jede Stunde ein Gewinnspiel. Und dann noch die Ziehung von den Preisen vom letzten Freitag. Da habe ich jede Menge Zuschriften bekommen. Vielen Dank. Deswegen werde ich auch jede Menge ziehen. Hey! Oh, Valentinstag, Weihnachten, Ostern. Das ist bei Bandys immer Stress. Immer Stress. Wir müssen miteinander reden. Was könnten wir noch besprechen, Peck? Wir waren nicht besonders nett zu meiner Familie. Die Natur auch nicht. Mach der Vorwurf. Komm, seid fröhlich, ihr zwei. Du, Schatz, willst du was Besonderes zum Valentinstag? Ja, eigentlich eine Schlammringkämpferin, aber ich lebe ja schon im Schlamm. Wer ist denn das schon wieder? Naja, es ist Valentinstag, vielleicht ist es Amor. Mann, der lässt sich hier nicht mehr blicken, seit er uns zusammengebracht hat. Alles anschnallen, wir heben ab ins Turbo-Mega-starke Wochenende. Are you ready? 2, 3, 4! Es gibt Millionen von Sendern. Es gibt viele Augen mit Rändern. Viele Männer, die ich niemals mehr krieg. Around my residence, I go away to tell the place for my presence. I press for rent, so I do what I gotta do. A lot of you was that you the one a lot of do. I got a few problems, but they stress relief. You best believe intellects will be sex for weed. That's all this shit attract me. An extra beat I give you if you help me stack the teeth. I have these, nothing with it. I'll have these, time to get up and get with it. How you did it, how you do it, make up your own mind. I tried to hit it, but I blew. In the gold mine. When it comes to Ganz neu. El, was gibt's? El, er hat wieder Stress heute. Stress ohne Ende im Schulladen, ne? Mann, ich hasse Valentinstag im Schulladen. Jede Hausfrau aus dem Viertel kommt reingehüpft und will lila Pumps. Die glauben, das macht sie sexy. Als ob jemand die Schuhe sehen könnte über den quellenden Fleischwüsten ihrer Waden. Ja, aber einem wird's was nützen, deinem Sohn, dass er endlich eine Freundin kriegt, oder? Heute wird mein Spitzentag. Ja. Nachrichten vom Mädchen? Sie sagen, du seist ätzend, link und abgefuckt. Das war der alte Bud. Jetzt ist er heiß, denn bisher waren die Mädchen für mich Luft. Wer Kelly jeden Morgen sieht, kann das verstehen. Hallo, Dachschirme! Das ist doch die Cover-Version von No Doubt, oder? Freitag. Wir machen das Programm, das euch gefällt. Uno, dos, tres, cuatro. Meine Damen und Herren, hier ist sie, die absolute Nummer 1. Und zwar die Nummer 1 der Dance Charts. BBE alias Emanuel Tapp. 3, 2, 1. Emanuel Tapp, BBE Flat. Auf Sendung. Oh, Charlie! Beschloss 1987, das Denken aufzugeben und sich ganz der Musik zu widmen. Läuft über Autobatterie. Ready, steady, ready, go! Power Radio. Schon wieder eine neue. Appreciate the Prince of Rap. So, 22.35 Uhr. Jetzt ist Zeit für unser erstes Gewinnspiel. L, was gibt's denn schon wieder? Kann ich jetzt gehen? Oh, komm, wir gehen nach oben. Was? Nein, es war doch ausgemacht, kein Sex. Das war Ostern. Ja, und was ist jetzt? Valentinstag. Okay. Oh, L, du kommst nicht drum rum. Ah. Achtung. Gewinnspiel. Na dann, volle Spieltrieb voraus. Jetzt geht's los! Wir suchen 5 Interpreten. Auf geht's! Wer mitmachen möchte, wer faxen möchte in diese Sendung, 0621 33 75 266. Ich wiederhole, 0621 Firmenheim, 33 75 266. Hallo Nachtschwärmer. Es war im Land von Kakao. 22.44 Uhr. Wir sind mitten in unserem Gewinnspiel. Einen Interpreten mache ich noch dazu, aber dann möchte ich es wissen. Okay, jetzt möchte ich es wissen. Ich muss leider wieder umschalten bei AO. Bricht das Valentinsfieber aus? Ich liebe dich, Ja. Super, ich weiß, dass du ungeduldig deinem Valentinstagssex entgegenfieberst. Also, hier ist der Plan. Ich kann dich reinschieben zwischen dem Spiel Bulls gegen Pistons und der Schwarzwaldklinik. Da sind ja mindestens 4 oder 5 Werbespots dazwischen. Machen wir es denn zweimal? Mit einer frechen Klappe ist eine einsame Klappe. Die haben Späße drauf. Da zieht dir die Schuhe aus. Brandheiß und obercool. Unstop Radio. Das ist der heißeste Start ins Wochenende. Wir katapultieren dich in die Freitagnacht. Danach braucht ihr nur noch Ruhe. Ecken zwischen Himmel und Hölle. Der heißeste Start ins Wochenende. bin ich mal gespannt. Ja. Um 22.50 Uhr gleich. Meine Leitungen glühen wieder total. Ich habe jetzt in der Leitung den Martin aus Gaggenau. Das ist Murgtal, Nähe Rastatt, Karlsruhe, ja? Ja. Grüß dich, Martin. Ja, hallo. Hast du mir 5 Hinterbrennen? Ja. Ah. Also Wickfield. Ja. Los del Rio. Genau. Die Doofen. Ja. Culture Beat. Ja. Love Message. Ja. Für einen echten Nachtschirmer kein Problem. Ho, ho. Alle anderen legen auf. Wir haben nämlich jede Stunde ein Gewinnspiel. Das Beste gibt's jetzt. Der absolute Hammer. Der absolute Renner. Jetzt kommt's gleich ganz dick. A dark man, you better keep running, running. Oh, can you hear him coming? He's a dark man, you better keep running. Oh, can you hear him coming? He's a dark man, you better keep running. Always believe in whatever you say or do. That's the point, that's why I can't say I love you. I got more than 1,000 problems on my mind. I'm coming from the dark and light, so hard to find. Can't concentrate, I steady lose control. The pain in my brain make me wanna explode. Life the fuel, you stay at night, searching for the score. To bring the vibes, I'll be the key to your door. It all started off with a glass of wine, but now I need 9 to feel fine before I sign. Somebody help me, or else I'm gonna die. Don't be shy, ask right before passing me by. The best things in life is what I heard are free. Michael Jackson would definitely tell you the story. It's the dark man, blowing on the MIC. With the flavor in your ear, to bring your life to play. Oh, can you hear him coming? He's a dark man, you better keep running. Oh, can you hear him coming? He's a dark man, you better keep running, running. Oh, can you hear him coming? He's a dark man, you better keep running. Can you hear him coming? It's a dark man, you better keep running, running. Can you hear him coming, yeah? Can you hear him coming? Can you hear him coming, yeah, yeah? It's a dark man coming for your ass, boy. Take a look in the mirror, I see something wrong. Last year I was strong, somebody please blow the horns. Daily survival tactics and I pray, dear Lord, forgive me and show me the way to the light and the place called paradise. No matter when or how, if I should, I'll fight. You better be ready before you come to ringside. No tears, my friend, only the strong survive. It always comes hard and direct in my face, but my man, that's a deal, that's a rule of the game that we play every day. What can I say? Real brothers don't die till they get the piece of the cake. Go for it, go get yours, stay on the course. Physical force like a rapper, no doubt without a pause. Stop, man, no one on the MIC. With the flavor in your ear, to be your doctor. Oh, can you hear him coming? He's a dark man, you better keep running. Oh, can you hear him coming? He's a dark man, you better keep running, running. Oh, can you hear him coming? He's a dark man, you better keep running. Oh, can you hear him coming? He's a dark man, you better keep running, running. Dark man's coming for you, so what you gonna do? Keep on running. Dark man's coming for you, so what you gonna do? Keep on running all night long. Knocking at your door, you know you got the score. Der absolute Spitzensong, nach Schwimmer. Darkman, super. So, Dramas ohne Ende, Dramen. L, was ist los? L, komm, gib das Valentinstagsgeschenk endlich, ja? Also gut, Peck. Es hat keinen Sinn, das Unvermeidliche aufzuschieben. Allerdings sind die Kinder oben, also sollten wir es vielleicht nicht oben machen. Du weißt schon, wegen deiner Schreierei und so. Das war nur deine Schuld, Al. Du hast schließlich das Licht angemacht. Hey, werfen wir doch keine Steine auf diese romantische Nacht. Also, es ist gleich soweit. Geh schon mal den Keller runter und blass die Luftmatratze auf. Ich schiebe dir ein paar Pillen rein und komm gleich. Ich will es hören, Al. Ich will hören, dass du sagst, ich liebe dich. Oh je, da kannst du lang warten, Pekka. Freitagabend. Durchgeknallter Turbospaß. Oh gut. Der geballte Angriff auf die Lachmuskeln. Das denke ich auch. Das total ausgeflippte... Katie, yo! Oh, oh, oh! Ichi? Was wird denn das hier? Nicht aufs Klo gehen. Oh, genügsamer. Jetzt kommt die Werbung. I want it all. Tipptopp, Spiel und Job. Hallo Schulabgänger, ihr sucht noch eine Lehrstelle und wisst noch nicht so genau, was ihr werden wollt? Dann aufgepasst! Jeden Sonntag zwischen 12 und 14 Uhr stellt Radio Regenbogen euch Lehrberufe vor und sagt euch, wo es dazu noch Lehrstellen gibt. Und für schlaue Köpfe gibt es auch noch einiges zu gewinnen. In unserem Tipptopp Superquiz. Tipptopp Spiel und Job. Jeden Sonntag zwischen 12 und 14 Uhr. Eine Aktion von Radio Regenbogen und der Barmer. Deutschlands größter Krankenkasse. Tom Cruise. Mission Impossible. Jetzt auf Video. New. Future Breeze, die ganz neue, 23:08 in ein paar Sekunden. Valentinstag hinten, Valentinstag vorne. Und einer hofft natürlich, dass er endlich eine Freundin kriegt. Ihr kennt ihn ja, Bud Bundy. Ach, ich hoffe, Bud kriegt ein Valentinstag-Geschenk. Er auch. Aber seine Chancen dafür sind so groß wie meine, eine Eins zu kriegen. Da Kelly nie eine Eins kriegt, Bud, was machen wir da mit dir? Ha? Ich werde sicher auch mal Schuhe verkaufen. Das kann schon sein. Hey, Nachtschwärmer! Ganz frisch aus der CD-Presse. This town is run by martial law. I'm Warren G, out of Marshall. So, Warren, here's the new Warren G. Every time, cause you don't know, say, you rule. I shot the sheriff. But I did not shoot the deputy. Did not shoot the deputy. All I can think about was war. I had to shoot the sheriff. It was just a five. He mistaked me for somebody who was liable. For more than many murders, LA's a warfield. We keep eating war shields. Streets keep souls, young brothers lose control. I seem to maintain through this. Watch where you kick it, they'll put you in a twist. And it ain't nobody like my down ass homie. And the police always trying to pin some bullshit on. I keep away from fools, they do crime and attract cops. Cops got guns and cuffs and cells to stuff you in. I shot the sheriff. But I did not shoot the deputy. Trying to stick me with some that I did not do. You know who, the boys in blue. There they go with their assumptions, slavery's over. Let us have something, why you wanna pull me over? Cause I'm bumping, I just made a new song. My profession is music, your profession is protection with gats. Then use it on him when he's trying to take my life away. I'm just trying to live my life today. So I keep away from fools, they do crime and attract cops. Cops got guns and cuffs and sell the stuff you in. Did not shoot the deputy. All I can think about was Warren. I shot the sheriff. But I did not shoot the deputy. I shot the sheriff, I didn't shoot the deputy, I didn't have to. Cause in this gang, they always tryna blast you and leave it to the cops to find out who did the murder. They harassed the wrong clan and arrest the wrong man. Now homie J-Dawg got stretched, but that's okay. Cause I'ma work for life so he can see another day. A homie's a homie, a fake is a snake. Straight gang from the pen, from the homie J. So I keep away from fools, they do crime and attract cops. Cops got guns and cuffs and sell to. Was ist denn hier eigentlich los? Ladies and gentlemen! Radio von hier, Radio BB, Radio Regenbogen. Volle Energie auf dem CD, Protonenlaser. Feuer frei! Diesen Stil haben die Porn Kings entfacht, ganz klar. In dieser Stunde ziehe ich noch die Preise für letzten Freitag nach Trimmer, da ihr so zahlreich geschrieben habt. Vielen Dank. Ganze Kiste voll. 99% aller Zuschriften natürlich richtig. Exclusive remix. Das kennen wir schon, huh? Das ist der Remix. So, ich mit einem Auge beobachte ich immer wieder zu Al hin, zu seiner Family. Er hat jetzt, er hat den Strom abgestellt. Also Al, erstmal ehrlich, komm, hä? Komm, das kannst du nicht machen. Mom, wann schaltet Dad den elektrischen Strom wieder ein? Spielen. Ach, hör auf, Kerl. Du brauchst keine Platten. Den Text kennst du doch. Sing einfach. Oh, Satan. Ja, Satan. Satan, ich bin deine Brut. Ist Dad Socken? Riech an seinen Schuhen. Ein Wahnsinns. Keiner macht dich mehr an. Hallo. Try to make it right, and I feel my heart beat strong. Explosive Minute. Der absolute Hammer. Der absolute Renner. I'm so strung out and now I don't know what to do. Should I take my love away, dear God, how will you pull me through? I'm so strung out, somehow my life's gone astray. So I lay me down to sleep, please Lord, I'll take my soul away. I'm all alone, sitting in my room in the corner, staring at the wall and the moose in Arizona. Missing but I'm fishing in the empty bowl. Cocaine got my brain and I'm sweating cause I'm ice cold. Hold on for a minute, what that sound raised up to my feet. Paranoid, looking all around, up, down, on the ground. It's in reality, damn, I always feel like somebody's watching me. Now let me find another plan, looking for a plot. Looking for the man with the sack to get got shot. Lay him down cause it don't make me none. Cocaine on my brain and I gotta give me some. I'm so strong. Another mystery, sitting in another room at 12 noon. I hope something happens soon. I'm crawling, still burning my knees at 45 degrees. I'm saying, please let it be something in the form of a rock. I can't stop because the spot's getting hot, tick tock. I see the devil clear in my path. I can't last because I'm running out of cash. The stash I remember from December. My mind's gone blank and it could have been November. Now, as I feel myself blink, I look at the world one time and then I think. I'm so strong. I'm so strong out and now I don't know what to do. Should I take my life away, dear God, or will you pull me through? I'm so strong out, somehow my life's gone astray. So I lay me down to sleep, please Lord, I'll take my soul away. I'm so strong out and now I don't know what to do. Should I take my life away, dear God, or will you pull me through? I'm so strong out and now I don't know what to do. Should I take my life away, dear God, or will you pull me through? I'm so strong out and now I don't know what to do. Should I take my life away, dear God, or will you pull me through? I'm so strong out and now I don't know what to do. Should I take my life away, dear God, or will you pull me through? I'm so strong out and now I don't know what to do. Should I take my life away, dear God, or will you pull me through? I'm so strong out and now I don't know what to do. Should I take my life away, dear God, or will you pull me through? I'm so strong out and now I don't know what to do. Should I take my life away, dear God, or will you pull me through? I'm so strong out and now I don't know what to do. Should I take my life away, dear God, or will you pull me through? I' Kelly Blondie, hallo. Einen fröhlichen Valentinstag. Ja, auch. Welcome. We have been expecting you. Und noch eine neue Vorstellung. Promo. Eine Promo. DJ J-Kack. Jetzt kommen die Gewinner von letzter Woche, haben wir ja gezogen, ganz ehrlich und fair. Yvonne Konradi Seedorf, das ist Kreis Rotzweil. Dann hat gewonnen Christiane Gisswein aus Speyer. Nächster ist Stefan Bauschert aus Stuttgart. Gewonnen hat Alexandra Shea, wenn ich es richtig lese, aus Bühl-Rohrdorf. Dann aus Wittlich, Sascha Lenz. Max Jürgen aus Lörrach. Alles vom Gewinnspiel letzten Freitag, von den Gewinnspielern besser gesagt. Jana Eckert aus Sinsheim. Jochen Seibold aus Wildberg. Das ist in der Nähe von Kalf, denke ich. Dann hat gewonnen Andreas Grass aus Offenburg. Dann noch ein Fax, aber da steht gar keine Adresse drauf. Und zwar ist das vom Mike Cannon. Mike Cannon gibt eine Landau. Ich rufe Landau. Ich rufe Landau. Na gut, vielleicht meldet er sich und gibt seine Adresse dort. Per Fax vielleicht. 23.35 Uhr. Jetzt ist Zeit wieder. Alles im Halbkreis ums Radio versammeln. Jetzt kommt das Gewinnspiel. Danke, Erro. Gut, alle Mithörer mal herhören. Es ist mal wieder soweit. Um Sendezeit zu schinden? Um dumme Fragen zu stellen? Nein. Mach mit beim Gewinnspiel. Anrufen, gewinnen. Und gewinnen Sie einen unserer Preise, Sie Glückspilz. Und schon geht's los. Ja, jetzt kann es losgehen, Freunde. Wir suchen 5 in der Briten. All systems go. Send 9876543321. 01388000. Eardrum like a slug to your chest. Pack a vest for your Jimmy in the city of sex. We in that sunshine state where the bomb ass hemp be. The state where you never find a dance floor empty and pimps be. On a mission for them greens. Lean, mean, money making machines serving fiends. I've been in the game for 10 years making rap tunes. Ever since honeys was wearing Sassoon. Now it's 95 and they clock me and watch me diamond shining. Looking like a Rob Liberace. It's all good from Diego to the Bay. Your city is the bomb if your city making pain. Here we go. as the snow flies. On a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto. In the ghetto, in the ghetto, in the ghetto. And his mama cries. 'Cause if there's one thing that she don't need, it's another hungry mouth to feed in the ghetto. In the ghetto. People, don't you understand? The child needs a helping hand. He'll grow to be an angry young man someday. Take a look at you and me. Are we too blind to see? Do we simply turn our heads and look the other way? Well, the world turns. And a hungry little boy with a running nose. Hier ist immer noch unser Gewinnspiel. In the ghetto, in the ghetto, in the ghetto, in the ghetto. And his hunger burns. And his hunger burns, burns, burns, burns. So he starts to roam the streets at night, and he learns how to steal, and he learns how to fight in the ghetto. In the ghetto, in the ghetto, in the ghetto. And his mama cries. Ja, Kelly, wissen wir das zwischenzeitlich schon. Will you still be mine? Say I'm your number one. Unsere Kelly ist halt ganz drückt drauf. Sie hat jede Menge Valentinstag-Karten bekommen. Kelly, hä? Freust du dich? Ja, wenn ich heirate, kriege ich wenigstens einen anderen Namen. Aber achte darauf, dass du ihn diesmal auch buchstabieren kannst. You want my NUTs. Ain't nothing you could do to make it stop. 'Cause money makes the world go round. And the panties drop. I ain't in love though. I don't need the pressure. I just wanna dig it like I'm digging for treasure. Some of y'all had a good thing that you couldn't keep. Thought you was TLC. You had to creep. You say you had love. I said you need to quit it. It's all about the dough. So what's love got to do with it? If you lack

Vielen Dank für die vielen Faxe, die schon eingetroffen sind. Ah, oh, da ist eins dabei. So, jetzt wollen wir mal sehen, was da rauskommt bei diesem Gewinnspiel. Ich habe jetzt in der Leitung aus Herbolzheim den Patrick. Patrick, grüß dich. Hallo, Charlie. Obernachtschwärmer Patrick. Hast du mir 5 interpreten? Jawohl. Dann lass mal hören. Das ist der Michael Jackson. Das war das Erste, ja. Tupac. Genau. Dune. Ja. Get a People. Ja. Und Warren G. Hallo. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Hey! 2, 3, 4! Es gibt Millionen von Sendern. Es gibt viele Augen mit Rändern. Viele Männer, die ich niemals mehr krieg. Ja, was ist denn jetzt los? Wo geht denn hin? Es ist auf einmal wieder da. Ich kenne mich ja überhaupt nicht mehr aus. Also das habe ich noch nie erlebt. Er nimmt jetzt noch einmal die Stücke unter die Arme. Aber mit dieser Zeit, ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat. Ich verstehe die Welt nicht mehr, was sie hier mit uns aufführt. Mensch, Fasi, wo warst du? Ja, ich weiß nicht mehr. Da habe ich mir gedacht, ich kann eine Pause machen. Für eine Pause sollte man immer einen guten Grund haben. Okay, okay, macht's euch bequem. Gleich geht's weiter. Oh, wow. Und gleich nach der Werbung sind wir wieder da. Ein Schnitt. Radio. Am Abend. Radio. Am Samstag. Radio Regenbogen. Party. Partyline. Die besten Partys, die lustigsten Spiele und die heißeste Musik. Autsch. Last Minute Grüße und Spaß ohne Ende. Jeden Samstag von 19 bis 24 Uhr. Partyline. Du, der Kabeljau, ne? Der neigt ja zu Größenwahn. Ach was? Hm? Hat euch jetzt einer behauptet, er wäre super Fisch? Ja, damit hat er sich ja wohl vor allen total paniert, wa? Stimmt, den großen Superfisch-Mac, den gibt's jetzt bei McDonald's. Knusprig paniertes Kabeljaufilet mit Käse und feiner Soße, solange der Vorrat reicht. Mac und mehr, Fischwochen bei McDonald's. Der ist total übergeschwappt. McDonald's ist einfach gut. Vor sehr, sehr langer Zeit, da blickte Gott auf die Erde und sah, dass sie voller Sünde war. Gott war nicht sehr erfreut. Alle Menschen benahmen sich wie totale Vollidioten. Alle Menschen. Außer einem braven Mann namens Charlie, auch bekannt als der alte Grießkram. Freut euch auf Charlie. Charlie, sind wir auf Sendung? New. La bonita va con la angai.